D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so, wenn die NSA will, dass Facebook zum Beispiel ein paar Userdaten rausrückt, na dann passiert das auch. Da kann Facebook überhaupt nichts kamellen, da bekommt die NSA ihre Daten, wenn sie die eben haben will. So, es gibt aber einen, dem passt das nicht. Und dieser Mann, der heißt Max Schrems, der kommt aus Österreich, ist Jurastudent. Und der Max, der hat geklagt. Was will der denn jetzt genau gegen Facebook bzw. die NSA? Was genau stört den Max da, Michael Gessert? Ja, den stört da bei Facebook so einiges. Der hat ja schon mal eine Menge Ärger gemacht, als es darum ging, seine eigenen Nutzerdaten eben einsehen zu dürfen oder auch löschen lassen zu dürfen. Da war ja eh einiges im Busche. Mhm. Ja, und jetzt stört ihn eben genau das, dass die NSA einfach mal so Zugriff auf die Daten von europäischen oder auch deutschen Nutzern von Facebook hat. Zum Beispiel auch seinen halt. Wenn Sie zum Beispiel auch seine, genau. Und das ja, wie du gerade schon gesagt hast, eben ohne großes Wenn und Aber einfach abgreifen, abschnorcheln kann. Und dagegen hatten die Max Schrems und eben seine Initiative, das ist ja Europe versus Facebook, da gibt es auch die Webseite, die hatten da ursprünglich mal eine Beschwerde bei der irischen Datenschutzbehörde eingelegt. Und zwar bei der irischen, weil Facebook da seinen europäischen Sitz hat. Ganz genau, das ist ja auch so ein bisschen das Leiden von Max Schrems. Eben Facebook sitzt da, Google und Konsorten sitzen ja auch da, das hat steuerliche Gründe. Das hat aber auch Gründe, wie Max Schrems selbst sagt, weil die sich eben das Land mit den laschesten Datenschutzvorschriften oder den laschesten Durchführungsverordnungen so ausgesucht haben. Und auch in diesem Fall hatte die Behörde das zuerst abgeschmettert. Dann ist sie verdonnert worden, dass es doch vor den High Court gehen muss. Und dieser High Court, das oberste Gericht, hat also gestern seine Entscheidung verkündet. Und ist das jetzt im Sinne von Max Schrems ausgefallen oder im Sinne von Facebook? Ja, am Anfang war ich mir selbst nicht so ganz sicher, weil nämlich diese erste Reuters-Meldung, die war so ein bisschen, hat sich so ein bisschen gelesen, High Court nimmt die Beschwerde nicht an. Ich habe dann aber mit Max Schrems selbst telefoniert gestern und der hat mir das noch ein bisschen erklärt. Also das irische Verfahren ruht einstweilen. Der zuständige Richter hat das an den Europäischen Gerichtshof weitergeleitet. Und der Europäische Gerichtshof, der könne das Ganze eigentlich nur abweisen, wenn der Antrag offensichtlich chancenlos oder schon völlig klar ist, hat Schrems gesagt. In dem Fall gehe ich schon davon aus, dass es wirklich vor den EuGH kommt und dass dort auch drüber dann entschieden wird. Und das ist natürlich die beste Sache, die passieren kann, weil dann wird nicht nur in Irland entschieden, sondern wird für ganz Europa entschieden, was mit unseren Daten passiert, wenn US-Unternehmen die dann an die NSA weitergeben. Insofern sehr positiv. Aber wie hat denn der irische High Court das begründet, dass er das jetzt an den Europäischen Gerichtshof abgibt? Ja, der Max Schrems selbst hat mir gesagt, er fand selbst die Begründung ein bisschen verworren, aber mit dem Ergebnis war er zufrieden. Ja, der Richter hat gesagt, es gebe allen Grund zur Annahme, dass die Daten eben routinemäßig da erhoben werden und abgeschöpft werden. Und da wolle er beim EuGH anfragen, ob nicht erstens das sogenannte Prinzip des Safe Harbor tangiert ist oder verletzt ist sogar und zweitens, ob das Verfahren überhaupt sinnvollerweise in Irland stattfinden kann, wo doch eben ganz Europa oder die ganze Welt betroffen ist. Was meinen die jetzt mit nochmal Safe Harbor, ob das angekratzt ist? Was genau, kannst du nochmal erklären? Ja, das ist ein Verfahren, das hat die Europäische Kommission sich ausgedacht, denn eigentlich ist die Weitergabe von personenbezogenen Daten von Europäern an Länder verboten, in deren laschere Datenschutzvorschriften herrschen oder gar keine Datenschutzvorschriften, da gehört auch die USA dazu. Um aber das nicht total das Porzellan gründlich zu zerschmeißen und da gar nichts mehr machen können mit denen, hat man diese Idee, die Konstruktion Safe Harbor eingerichtet. Das ist eigentlich eine Selbstverpflichtung. Denen da jetzt sehr viele US-Firmen dann zugestimmt haben, die verpflichten sich eben, die europäischen Datenschutzvorschriften zu beachten. Mhm. Aber man hat da eben gesehen, in diesem Safe Harbor taucht ein U-Boot namens NSA und die Firmen, diese Selbstverpflichtung ist gar nichts wert. Und natürlich stecken die Firmen da, Facebook und Google und so weiter, stecken da in der blöden Zwickmühle. So, jetzt muss der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob das alles so okay war, dass Facebook zum Beispiel Daten von europäischen Usern an die NSA und Co. weitergibt. Wann wird der EuGH das entscheiden? Ja, wann, das wissen wir noch gar nicht. Aber er hat in der Vergangenheit ja jetzt gerade zwei sehr datenschutzfreundliche Urteile gefällt. Einmal eins gegen Google und dann davor noch ein viel gravierendes, nämlich die Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung, wo also sozusagen sogar gegen europäischen Behörden übergesagt worden ist, Datenschutzinteressen gegen Vorermittlungsinteressen. Und insofern ist Max Schrems auch sehr zuversichtlich. Also ich bin wahnsinnig positiv eingestellt gegenüber der EuGH-Entscheidung. Wenn sich der EuGH nicht vollkommen selbst widerspricht gegen das, was er gegenüber europäischen Regierungen sagt, dann ist das Ergebnis ziemlich vorabgezeichnet. Natürlich, was dann am Ende genau argumentiert wird, was die andere Seite sagt, ob es noch andere Punkte gibt, die auch noch relevant werden, das kann man jetzt noch nicht wirklich abschätzen. Aber generell schaut die Sache extrem gut aus, auf den ersten Blick zumindest. Das sagt Max Schrems. Er klagt dagegen, dass Facebook europäische Nutzerdaten, zum Beispiel auch seine, an die NSA auf Anfrage hin weitergibt. Er sagt, das geht so nicht und der EuGH muss darüber entscheiden, ob er da recht hat. Michael Gessert war das mit den Infos zu diesem Gerichtsprozess. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?